Es ist keine Ordnung mehr, jetzt in die Stern. Kometen müssten sonst verboten werden. Ein Komet reist ohne Unterlass um am Firmament und hat keinen Boss. Und jetzt riecht er so ein Vagabund uns die Welt bei Putz und Stingelsgrund. Aber lass mir das, wie's oben steht. Auch unten sieht man, dass auf'm Ruin losgeht. Oben's traut man ins zehnte Gewölb sich nicht nein, vor Glanz, denn sie richten's wie ein Feentemplein. Der Zauberer Luxus schaut blendend hervor, die böse Frau Grida spürt noch das Gewölb zu. Da wird einem Angst und Bang. Die Welt steht auf Kahnvoll, mehr lang, lang, lang, lang, lang. Die Welt steht auf Kahnvoll, mehr lang, lang, lang, lang, lang. Die Welt steht auf Kahnvoll, mehr lang.